und in der Pate Teil 3 einen Italiener zu spielen. Auch er ist Kubaner, aber das war ein Film, nicht die Realität. Ich will nicht nur Dampf ablassen, wenn ich sage, dass die Ermittlungen wegen des Kopfgeldes schlecht geführt wurden. Das Ergebnis bleibt offen. Und schuld daran sind die Ungeschicktheit, Dummheit, Unfähigkeit und vor allem die fehlende Erfahrung einiger Ermittler. Das gilt nicht für alle von Ihnen, wohl aber für die Leitung. Also kommen Sie mir nicht zu nahe, wenn Sie mir je begegnen sollten. Jack Falcones Abschied. Sobald du sagen kannst, ich habe alles gesehen und alles gemacht, musst du dich zurückziehen. Das war schon immer mein Standpunkt. Am 3. März 2006 schied ich aus dem Staatsdienst aus. Der Tag des Ausscheidens ist für einen FBI-Agenten eine einzige Kränkung. An unserem letzten Tag nehmen sie uns unsere Abzeichen und Ausweise weg. Die New Yorker Polizei macht es richtig. Am letzten Tag bekommen die Beamten einen Ausweis mit Foto, aus dem hervorgeht, dass sie pensionierte Polizisten sind. Beim FBI machen sie nur ein Foto und es dauert 9 bis 10 Monate, bis man den Ausweis bekommt. Ich war ein Vierteljahrhundert lang verdeckter Ermittler. Überall leben Ganoven, die ich in den Knast gebracht habe und die inzwischen entlassen wurden. Einige waren bereits einige weitere Male hinter Gittern, andere haben ein Kind, das schon im Gefängnis war. An einer roten Ampel beobachte ich immer noch das Auto neben mir und ich achte darauf, wer auf der Autobahn hinter mir fährt. Ich muss eine Waffe tragen und natürlich sehe ich nicht wie ein FBI-Agent aus. Angenommen, ein Polizist stoppt mich und ich versuche ihm zu erklären, dass ich beim FBI war. Er wird es mir nicht glauben. Wenn er meine Waffe findet, bin ich schneller im Knast, als man J. Edgar Hoover sagen kann. Ja, es dauerte wirklich 10 ganze Monate, bis ich meinen Ausweis als pensionierter FBI-Agent bekam. Hatte ich in diesen 10 Monaten jeden Tag eine Waffe bei mir? Das verrate ich nicht. An meinem letzten Tag musste ich nicht nur mein Abzeichen und meinen Dienstausweis zurückgeben, sondern auch ein paar andere Dinge. Als Jack Falcone hatte ich schöne Schmuckstücke und Uhren getragen. Das alles gab ich selbstverständlich dem Büro zurück. Für mich war das kein Problem. Das einzig Gute am Abschluss des Falles war, dass ich mich nicht mehr jeden Tag herausputzen musste, um mit De Palma herumzuhängen. Das war wirklich anstrengend gewesen. Ich lieferte die Ringe, den Schmuck und die Rolex-Uhren ab und war zum ersten Mal seit fast 30 Jahren wieder Zivilist. Zumindest war ich jetzt für das FBI ein Zivilist. In meinem Kopf brauchte ich etwas länger, um mich daran zu gewöhnen, dass ich nicht mehr Joaquin Garcia vom FBI oder Jack Falcone vom Gambino-Clan war. Die Arbeit als verdeckter Ermittler ist gefährlich wie eine verführerische Geliebte. Meine Frau behauptet bisweilen, ich benehme mich immer noch wie ein Mafioso. Das passiert meist im Restaurant. Wenn ich dem Oberkellner sage, ich hätte einen Tisch reserviert, schaut er jetzt in seiner Liste nach und bittet mich, an der Bar zu warten. Glauben Sie mir, wenn ich als Jack Falcone gekommen wäre, hätte er mich niemals an die Bar geschickt, einerlei, ob ich eine Reservierung gehabt hätte oder nicht. Er hätte einen Tisch für mich gefunden, groß genug für mich und alle meine Begleiter. Aber ich bin nicht mehr beim FBI und ich bin nicht mehr Jack Falcone. Also trotte ich an die Bar und warte, bis ich an der Reihe bin, wie die anderen Gäste. Manchmal muss ich ein wenig zu lange warten, vor allem dann, wenn ich sehe, dass andere Leute bevorzugt werden. Dann stapfe ich zum Oberkellner und knurre mit meiner besten Jack-Falcone-Stimme: »Hey, Kumpel, hast du mich auf die Beachte-mich-nicht-Liste gesetzt? Du hast anderen erlaubt, sich vorzudrängeln. Haben wir uns verstanden?« Dann bekommen wir immer eine Entschuldigung und sofort einen Tisch. Aber meine Frau wirft mir einen Blick zu, als wolle sie sagen, du bist nicht mehr Jack Falcone. Nun ja, es geht mir eben auf die Nerven. Ganoven gehen in ein Restaurant und bekommen sofort einen Tisch. Ehrliche Bürger sollten zuerst Plätze bekommen. Der Mann, der sich abrackert, um seine Familie zu ernähren, der Polizist, die Lehrerin, der Feuerwehrmann. Diese Leute sollte man an die Spitze der Warteschlange stellen. Aber in unserer verrückten Welt ehren wir die Mafiosi und entehren den anständigen Bürger, der die Gesellschaft schützt oder sich um seine Familie kümmert. Warum ich aus dem Dienst schied? Erstens sah ich die Schriftzeichen an der Wand. Nach dem Gambino-Fall setzte man mich nicht mehr als verdeckter Ermittler ein. Ich hatte den Eindruck, dass meine Vorgesetzten mir die Undercover-Arbeit nach all diesen Jahren ersparen wollten. Aber der Gedanke, ein ganz normaler Agent zu sein, reizte mich nicht sonderlich. Gleichzeitig wurde mir klar, dass es nur noch abwärts gehen konnte, nachdem ich Jack Falcone gespielt hatte. Konnte ich jetzt noch einen anderen Fall übernehmen? Das FBI nennt mich immer noch Berater, und sogar während ich diese Zeilen schreibe, arbeite ich undercover an mehreren Fällen. Aber wenn dieses Buch veröffentlicht wird, dürften alle diese Fälle abgeschlossen sein, und das wird höchstwahrscheinlich das Ende meiner Laufbahn sein, sei es als FBI-Agent, sei es als Berater. Aber ich wollte wirklich auf dem Höhepunkt meines Spiels abtreten, wie ein Jim Brown oder ein Tiki Barber im Football und nicht wie jene Sportler und andere Leute, die nicht wissen, wann es Zeit zum Aufhören ist. Ich wollte gehen, als ich ganz oben war. Aber ich wollte auch mehr Zeit, viel mehr Zeit, mit meiner Frau und meiner Tochter verbringen. Meine Tochter war 6, als ich das FBI verließ, und sie hatte wirklich keine Ahnung, ob ich ein guter oder ein schlechter Vater war. Ich hatte ihr nie genau erklärt, welchen Beruf ich ausübte, weil sie einfach zu jung war, um es zu verstehen. Ich wollte ihr eine Kindheit ermöglichen, die frei von den Greg De Palmas dieser Welt war. Außerdem wollte ich mehr Zeit für meine Frau haben, die wahre Heldin dieser Geschichte. Stellen Sie sich vor, wie viele Opfer sie im Laufe der Jahre bringen musste, damit ich 7 Tage in der Woche von morgens bis abends in gefährlichen Situationen und mit extrem gewalttätigen Menschen arbeiten konnte, mit den brutalsten Menschen und Gruppen in der Gesellschaft. Sie ist diejenige, die sich ständig Sorgen um mich machte und sich fragte, wo ich war, als angeblicher Drogenhändler in den Badlands von Philadelphia oder bei Mafiosi wie De Palma und seiner Gang. Ich möchte mir einen Augenblick Zeit nehmen und alle Ehepartner und Kinder der Justizbeamten grüßen. Sie bekommen weder Orden noch Lob für die Opfer, die sie bringen, aber sie sind den Agenten, Polizisten und Feuerwehrleuten gleichwertig, deren Karriere sie selbstlos unterstützen. Der Tag, an dem ich das Büro verließ, war für mich ein Tag der gemischten Gefühle. Dieser Behörde hatte ich mein ganzes Leben als Erwachsener gewidmet. Ich hatte den amerikanischen Traum wahrhaft gelebt. Denken Sie daran, dass ich kubanischer Einwanderer war. Ich kam als Junge in dieses großartige Land, dessen Sprache ich nicht verstand. Und jetzt erwähnte mich der bekannte Journalist Jerry Capici, ein Experte für das organisierte Verbrechen, in einer Kolumne mit dem Titel »Die besten verdeckten Ermittler des FBI«. Das ist ein ziemlich großer Sprung für ein Kind, dessen Familie aus Kuba geflohen ist. Dieses Land gab mir eine unglaubliche Chance, und ich hatte das Glück, sie erfolgreich nutzen zu können. Natürlich hatte ich zahllose Freunde unter den Agenten und Angestellten des Büros. Obwohl ich bisweilen mit den Bürokraten und Aktenabstaubern aneinander geriet, traf ich auch so viele hervorragende Verwaltungsbeamte und Agenten, dass ihre Namen allein ein Buch füllen würden. Es war schmerzlich zu wissen, dass ich nicht mehr täglich mit ihnen arbeiten würde. An meinem letzten Tag brachten mich Sean McMullen, Jimmy Lopez und Rich Shaw nach Hause, 3 gute Freunde und vorzügliche Case Agents in meiner Drogeneinsatzgruppe. Es war ein seltsames Gefühl, vor meinem Haus auszusteigen, ohne am folgenden Morgen einen Auftrag zu haben. In den nächsten paar Wochen stand ich sogar zur üblichen Stunde auf, zog mich an und bereitete mich im Geiste auf einen weiteren Tag beim FBI vor. Vermutlich machen das alle Pensionäre durch. Ich besuchte das Büro aus irgendwelchen Gründen so häufig, dass die Jungs mich zu necken begannen. Hast du noch nicht gemerkt, dass du pensioniert bist? Fragten sie mich. Damals, als ich anfing, schickte man neue Agenten in ein Großraumbüro. Man alberte mit den Kollegen herum, und wenn die Frau anrief, zogen sie einen auf. »Hey, Schatz, ich liebe dich auch.« Wir hatten eine Schreibzentrale, junge Leute, die für die Papierarbeit zuständig waren. Wir waren wie eine Familie. Nach Feierabend gingen wir zusammen aus, aßen Pizza, was auch immer. Das Großraumbüro und die Schreibzentrale gibt es nicht mehr. Jetzt ist alles viel nüchterner. Man arbeitet in einer Box, einer kleinen Arbeitsstation mit hohen Wänden, so dass man keinen Kontakt mit seinen Kollegen hat. Und was die Stenografen anbelangt, so wurden Agenten zu Schreibkräften gemacht. Sie sollten aber nicht tippen, sondern draußen auf der Straße arbeiten. Und heute bekommt man nur noch Voicemail. Niemand greift mehr zum Telefon und sagt, »Nein, er ist nicht da, soll ich ihm etwas ausrichten?« Wir arbeiten nicht mehr eng zusammen, wie es früher einmal war. Die Jungs kommen voller Tatendrang aus Quantico zurück, bereit für die Gangsterjagd. Stattdessen gibt man ihnen Laptops und Kameras und Stühle in diesen verdammten Boxen und prompt verwandeln sie sich in kleine IBM-Angestellte. Manche neue Kollegen sind den aktiven Agenten nicht einmal bekannt. »Hey, wer ist denn der Neue dort?« »Weiß ich nicht.« »Was macht er?« »Tja, mich hat er grün und blau geschlagen.« Ich konnte bei Bedarf zu den anderen Jungs sagen, »Los, kommt alle mit, ich muss diesen Typ einlochen.« Und alle fuhren gemeinsam los. Heute läuft es nicht mehr so, weil man niemanden mehr findet. Alle Agenten hocken eingemauert in ihren kleinen Boxen. »Hallo, wo seid ihr alle?« Diese Klage höre ich heutzutage oft von FBI-Agenten. Ich ging gerne in dieses Großraumbüro. Wenn jemand deprimiert hereinkam, gingen alle zu ihm und munterten ihn auf. So sollte es wieder sein. Ist das Wunschdenken? Vielleicht ein wenig. Doch selbst wenn wir die Sache streng beruflich betrachten, müssen wir einräumen, dass die Kameradschaft verloren geht, die das FBI zu einer so großartigen Truppe gemacht hat. Herr Direktor, reißen Sie diese Boxen ab. Und wenn Sie schon dabei sind, dann führen Sie die Schreibzentrale wieder ein. Meine Pensionierung hatte auch einige Vorteile. Anstatt Greg De Palma durch ganz New York zu chauffieren, bringe ich jetzt meine Tochter zur Schule und hole sie dort wieder ab. Wenn das kein radikaler Wandel ist, von De Palma und den Mafiosi zum ersten Schuljahr, was dann? Aber ich liebe sie so sehr und bin glücklich, wenn ich bei ihr sein darf. Vor einem Monat wurde ich von Kojoten geweckt. Ich bin in der Bronx aufgewachsen. Was zum Teufel habe ich mit Präriewölfen zu tun? Aber wir wohnen jetzt am Stadtrand, wo es Truthähne, Rehe, Rotluchse und Kojoten gibt. Ich lebe in der Hölle, aber ich muss dieses Kreuz tragen. Eines Nachts klingelte ein Junge aus der Nachbarschaft um 11 Uhr abends. Meine Frau drehte fast durch und ich holte meine Pistole. Dann merkten wir, dass es nur ein Kind war, das aus Übermut an Türen klingelte. »Mein Gott«, rief meine Frau, »Sie wissen, wo wir sind. Sie forschen uns aus.« Ein andermal geriet sie in Panik, weil jemand unseren Briefkasten abgerissen hatte. »Beruhige dich«, sagte ich, »es ist doch nichts passiert.« Habe ich jeden Tag Angst? Nein. Eines ist klar. Wenn ich in Angst lebe, haben sie gewonnen. Ja, ich muss einige Vorkehrungen treffen, aber das ist der Preis, den ich zahle. Sollen sie doch beschämt sein. Es sind Gangster. Alle haben sich schuldig bekannt. Wir haben sie alle geschnappt und jetzt sitzen sie im Knast. Ich besuche Manhattan nur noch gelegentlich. Es gibt dort immer noch viele Ganoven, die mich kennen und die vielleicht keine Bedenken hätten, mich zu erschießen. Ich muss genau darauf achten, wohin ich gehe und wie ich an mein Ziel komme. Aber das ist ein kleiner Preis für das Privileg, all diese Jahre auf der richtigen Seite gewesen zu sein. Man hat mir auch Jobs angeboten. Das wohl attraktivste Angebot kam von der Major League Baseball. Sie wollten, dass ich die Baseball-Akademien in Lateinamerika bereiste und vor jungen Spielern, die Profis werden wollten, über die Gefahren sprach, die sie in den Vereinigten Staaten erwarteten. Glücksspieler würden sich an sie heranmachen, Mafiosi würden versuchen, ihnen Informationen zu entlocken oder sie sogar zu bestechen oder irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen. Das Angebot war verlockend, aber ich hätte 60% meiner Zeit auf Reisen verbringen müssen. Deshalb lehnte ich ab. Die Leute sagten, du kannst doch nicht die Major League Baseball hängen lassen. Aber ich bin Football-Fan und Baseball reizt mich nicht sonderlich. Mir war es am wichtigsten, bei meiner Familie zu sein. Die meisten FBI-Agenten, die nach ihrem Ausscheiden einen neuen Beruf ergreifen, gehen zu privaten Sicherheitsdiensten. Ich habe von all dem genug. Ich suche eine ganz neue Herausforderung. Das war einer der Gründe dafür, dass ich dieses Buch schrieb. Auch als Schauspieler würde ich gerne arbeiten, denn ein verdeckter Ermittler ist ja ein Schauspieler und seine Rollen sind gefährlicher als Filmrollen. Wir dürfen nie aus der Rolle fallen, denn sobald wir unglaubwürdig wirken, riskieren wir unser Leben. Wenn ich zu Hause mit meiner Frau die Sopranos anschaue, sage ich zu ihr, das ist doch nicht schwer. Sie wiederholen eine Szene so oft wie nötig. Ein verdeckter Ermittler hat nur eine Chance. Also, wenn ihr in Hollywood einen Hauptdarsteller braucht, der 1,93 groß ist und 177 Kilo wiegt, dann sucht nicht länger. Es ist ernüchternd, dass alle, mit denen ich als Jack Falcone befreundet war, jetzt im Gefängnis sitzen. Dort gehören sie auch hin. Sie sind Gangster, die trotz des Mafia-Kodex mit Drogen handeln. Sie haben Gewerkschaften und legale Unternehmen erpresst und aus gesetzestreuen Geschäftsleuten nicht nur Opfer gemacht, sondern auch willige Komplizen des organisierten Verbrechens. Sie waren Kredithaie, machten Milliardenumsätze mit illegalem Glücksspiel, brachen in Geschäfte ein, verletzten und töteten Menschen. Mir tut es nicht leid, dass sie alle im Knast sind. Im Gegenteil, ich wünschte, sie würden länger einsitzen. Ich mache mir keinerlei Illusionen über diese Freundschaften, weil es nie echte Freundschaften waren. Von meinem ersten Fall als verdeckter Ermittler, damals klopfte ich an die Tür eines Massagesalons in Manhattan, bis zu meinem letzten Tag mit De Palma und sogar bis zu den Fällen, an denen ich noch arbeite, war es nie mein Ziel, Freunde zu gewinnen. Ich war dort draußen, um Ganoven hinter Gitter zu bringen und die Welt ein klein wenig sicherer zu machen. Man sagt, es gebe für alles, was geschieht, einen Grund. Wer weiß? Vielleicht hätte ich als Jack Falcone nicht mehr lange Glück gehabt. Es ist einfach, nur an mögliche positive Ergebnisse zu denken. Wir hätten vielleicht verdeckte Ermittler in jeden Mafia-Clan einschleusen können, nicht nur in New York, sondern im ganzen Land. Möglicherweise hätten wir dieser Hydra einen schweren oder gar tödlichen Schlag versetzen können. Es tut weh, daran zu denken. Andererseits hätte Robert Vaccaros Freundin Donna die Puzzleteile jederzeit zusammenfügen können, und das wäre nicht nur das Ende des Falles, sondern das Ende von Joaquin Garcia gewesen. Kollegen haben ihr Leben geopfert, und obwohl ich es bis ans Ende meines Lebens bedauern werde, dass der Gambino-Fall so früh abgeschlossen wurde, ist mir bewusst, dass ich Glück hatte, so lange unter Mafiosi zu überleben. Ich werde nie wissen, ob einer der Mordaufträge jemals widerrufen wurde und wer die 32 Gambinos, die wir eingebuchtet haben, daran hindern wird, sich gegen mich zu verschwören. Es war eine wilde Fahrt in den Chevrolets, Hammers und anderen Autos, die mir als Jack Falcone zur Verfügung standen. Ja, es war nur ein Fall von vielen in meiner Laufbahn, wenn auch ein großer. Es gibt noch viele andere Fälle, die ich wegen Zeit- oder Platzmangels in diesem Buch nicht unterbringen konnte. Russische Mafia, korrupte Polizisten in Boston und San Juan, Puerto Rico. Ich könnte noch lange so weitermachen. Aber der wohl erfreulichste Schlusskommentar zu meiner Karriere lautet: Wir haben die 32 ranghöchsten Mitglieder eines der mächtigsten Mafia-Clans im Land, aus dem Verkehr gezogen. Im nie endenden Krieg zwischen den Guten und den Bösen haben die Guten endlich einmal für einen Moment die Oberhand behalten. Das ist gar nicht schlecht für ein Flüchtlingskind, dessen Familie mit wenig mehr als dem Hemd am Leib in dieses Land kam. Klar, es war der schlimmste aller Albträume, als ich meine Rolle als Jack Falcone so plötzlich aufgeben musste. Aber alles andere in meiner Laufbahn, einschließlich meines FBI-Abzeichens und der Verhaftung all dieser Gangster, glauben Sie mir, das war der amerikanische Traum. Wo sind Sie jetzt? Auf den folgenden Seiten möchte ich kurz beschreiben, was aus den Straftätern wurde, die ich in diesem Buch erwähnt habe. Randolph Randy Pizzolo, der Mafioso, der mich in der Bronx hätte identifizieren können, wurde am 1. Dezember 2004 in einem Industrieviertel von Brooklyn ermordet. Man fand 4 Kugeln in seinem Körper, der neben seinem brandneuen BMW lag. Wegen dieses Mordes wurde Vincent Vinnie Gorgeous Bashano, der Boss des Bonanno-Clans, angeklagt. Er verdankt seinen Spitznamen dem Schönheitssalon Hello Gorgeous, der seiner Familie gehörte. Willie Falcon und Selma Gluta, Los Muchachos, die mächtigsten Kokainhändler von Miami, kamen zunächst nicht ins Gefängnis, obwohl sie 68 Tonnen der Droge in die Vereinigten Staaten geschafft hatten. Später wurden sie aber wegen Bestechung von Geschworenen bei diesem Prozess verurteilt. Selma Gluta zu einer Freiheitsstrafe von 205 Jahren. Willie Falcon erklärte sich vor der Verhandlung für schuldig und wurde wegen Geldwäsche zu 20 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von $1 Million verurteilt. Keiner wurde je wegen Mordes an einem der Zeugen des ersten Verfahrens angeklagt. 40 Mittäter wanderten ebenfalls ins Gefängnis. Operation Royal Charm und Operation Smoking Dragon führten zur Festnahme von 87 Verdächtigen wegen Bandenkriminalität und anderer Delikte. 4 von ihnen wurden in Los Angeles und 6 in Newark angeklagt. Das FBI beschlagnahmte gefälschte Banknoten im Wert von über $5.3 Millionen, mehr als je zuvor, 36.000 Ecstasy-Tabletten und fast ein halbes Kilo Crystal Meth. Vorgeworfen wurde den Verdächtigen Waffenschmuggel sowie Verschwörung mit dem Ziel, schallgedämpfte Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre und andere Waffen, darunter Raketenwerfer, im Wert von über $1 Million einzuführen. Die Anklage lautete Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Handel mit gefälschten Dollarbanknoten, Drogenschmuggel, Geldwäsche, Betrug zum Schaden der Vereinigten Staaten und Waffenschmuggel. Das FBI sprach von einer kriminellen Organisation, die den Willen und die Mittel hatte, fast alles zu schmuggeln. Der Gambino-Stellvertreter Anthony, das Genie Megale, erklärte sich am 6. September 2006 der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Erpressung für schuldig und wurde zu 135 Monaten Gefängnis verurteilt. Gambino-Boss Arnold Squitieri erklärte sich am 20. April 2007 der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Erpressung für schuldig. Wenige Wochen später stand er mit De Palma vor Gericht. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 92 Monaten in einem Bundesgefängnis verurteilt. Sayed Abdul Malike, der Taxifahrer und Terrorist, der Sprengstoff kaufen wollte, wurde im Januar 2004 schuldig gesprochen und zu 37 Monaten Gefängnis mit anschließender 3-jähriger Überwachung verurteilt. Vor kurzem wurde er in seine Heimat Afghanistan abgeschoben. Die Zeitungen berichteten auf der ersten Seite darüber, denn es ging um eine Gemeinschaftsoperation der New Yorker Polizei, des FBI und des Sondereinsatzkommandos gegen Terrorismus. Der Mann, der die Ermittlungen in Gang gesetzt hatte, der Inhaber des Geschäftes, hätte eine Belobigung erhalten sollen, weil er so umsichtig gewesen war, das FBI zu verständigen. Die Polizisten in Hollywood wurden wie folgt verurteilt. Kevin Companion, 14 Jahre. Jeffrey Courtney, 9 Jahre. Stephen Harrison, 9 Jahre. Thomas Simcox, 11 Jahre und $100.000 Geldstrafe. Simcox erhielt Strafmilderung, weil er mit dem FBI zusammengearbeitet hatte. Der Miami Herald vom 20. Juli 2007 berichtete, ein weinender Kevin Companion habe vor Gericht erklärt, ich war lange Zeit ein guter Polizist und ein guter Mensch. Jetzt bin ich kein Polizist mehr, aber ich bin immer noch ein guter Mensch. Craig Calloway, der in Ungnade gefallene Stadtratsvorsitzende von Atlantic City, wurde wegen Bestechlichkeit zu 40 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Callaways Verteidigung lautete, was ich tat, war falsch, aber ich wollte benachteiligten Menschen helfen. Mit anderen Worten, Mitgliedern der Minderheiten in Atlantic City, die vorher von Ausschreibungen für Bauvorhaben ausgeschlossen waren. Calloway glaubte offenbar, es sei erlaubt, sich von ihnen bestechen zu lassen, um ihren geschäftlichen Erfolg zu fördern. Al Alvarez, ein Verbündeter des Lucchese-Clans, ein Kubaner und einst Mitglied der Tanglewood Boys, erhielt 18 Monate Gefängnis wegen illegalen Glücksspiels. Eine Kaution wurde abgelehnt. Richter Erwin Hellerstein erlaubte Alvarez zweimal, mit seiner Tochter an Halloween auszugehen, aber den New York Daily News vom 5. Januar 2007 zufolge verbot er ihm die Teilnahme an der Geburtstagsfeier der Fünfjährigen in einem schicken Country Club in East Chester. Abgelehnt, schrieb Hellerstein. Eine Geburtstagsparty zu Hause, in der Schule oder in der Kirchengemeinde ist eine Sache. Eine Party am Vorabend des Strafantritts eine andere. Die Bedingungen für eine Kaution wurden mit gutem Grund festgesetzt und diese Party erfüllt die Voraussetzungen nicht. Ramon Rosario, Mitglied des Stadtrats von Atlantic City, gestand im Oktober 2006 Bestechungsgeld angenommen zu haben und wurde zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt. Chris Zuccarato, ein Gambino-Verbündeter und Gambino-Soldat in Spe, dem ich im Naked Truth das erste Schutzgeld gezahlt hatte, erhielt 25 Monate wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Joe Machines Fornino bekam 10 Monate wegen illegalen Glücksspiels. Johnny Hooks Capra, ein Lucchese-Capo, erhielt 18 Monate wegen Erpressung und illegalen Glücksspiels. Tommy Sneakers Cacciopoli, ein Gambino-Capo, erhielt 24 Monate wegen Verschwörung und Erpressung. Pasquale Scop De Luca, ein Genovese-Capo und Acting-Capo, bekam 21 Monate wegen Verschwörung und illegalen Glücksspiels. Luis Filippelli und Nicky La Sorsa erhielten jeweils 46 Monate wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Beide waren initiierte Mitglieder des Gambino-Clans, die im Laufe der Ermittlungen als Acting-Capos identifiziert wurden. Alphonse Funzi Sisca, ein Capo des Gambino-Clans, bekam 75 Monate. Peter Vicini, alias Petey Chops, wurde in keinem der Fälle, an denen ich beteiligt war, angeklagt. Aber er speist vermutlich nicht mehr bei Bloomingdale's. Inzwischen wurde Vicini als initiiertes Mitglied des Gambino-Clans identifiziert. Robert Vaccaro, Gambino-Soldat und De Palmas Acting-Capo, wurde wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Erpressung zu 96 Monaten Gefängnis verurteilt. Joe Murray, Greg De Palmas ehemaliger Fahrer und ein Verbündeter der Gambinos, bekam 20 Monate Gefängnis auf Bewährung. Wäre er bei Greg geblieben, anstatt sich nach ihrem Streit von ihm zu trennen, wäre die Strafe vermutlich höher ausgefallen. Greg De Palma wurde am 6. Juni 2006 angeklagt und am 25. September 2006 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Derzeit sitzt er im Bundesgefängnis in Butner, North Carolina. De Palma und Richter Hellerstein waren ungefähr gleich alt. Vor dem Urteil sagte De Palma,